haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute falsche Polizisten. Mein neuer Klient empfing mich in einem städtischen Park. Er aß einen Salat aus einer Plastikschale und wischte sich ausgiebig den Mund ab. Er schaute auf seine zweifellos teure Armbanduhr, ehe er mir seine Aufmerksamkeit schenkte. Der heutige Tag besteht nur aus Meetings. Da bin ich ganz froh, wenn ich mal eine halbe Stunde für mich alleine habe. So ganz alleine sind Sie nicht mehr. Sie werden mich kaum mit einem PowerPoint-Vortrag langweilen. Gegen ein entsprechendes Honorar kann ich Ihnen alles Mögliche vortragen. Was wissen Sie über falsche Polizisten? Sie sind genauso unfähig wie die richtigen. Mein Vater hat einem falschen Polizisten beinahe 50.000 Franken gegeben. Einfach so. Der Polizist gab vor, dass das Geld meines Vaters nicht sicher ist vor Trickdieben. Woher wusste der Polizist von den 50.000 Franken? Mein Vater hat es ihm erzählt. Der Polizist fragte ihn, ob er eine größere Summe an Bargeld zu Hause versteckt habe. Und er sagte Ihrem Vater, dass er das Geld in Sicherheit bringen würde. Genauso funktioniert es. Ja. Zum Glück rief mich mein Vater vor der Geldübergabe an. Haben Sie die Polizei verständigt? Ja, aber der falsche Polizist muss etwas geahnt haben. Er ist nicht mehr aufgetaucht. Ich soll nach ihm suchen. Mein Vater sagte, dass er den Mann schon einmal gesehen hat. Sie glauben, dass Ihr Vater kein Zufallsopfer war? Finden Sie es heraus, Maloney. Aber lassen Sie meinen Vater in Ruhe. Er hat ein schwaches Herz. Wie stellen Sie sich das vor? So ganz ohne Anhaltspunkt. Mein Vater hat den Mann zusammen mit einer Frau gesehen. Und diese arbeitet in einer chemischen Reinigung. Ganz in der Nähe. Das war ein guter Anhaltspunkt. Wir regelten die finanzielle Seite unserer Vereinbarung und ich machte mich auf den Weg. In meinem Büro entdeckte ich eine alte Stoffjacke. Als ich diese wenig später der Frau in der Reinigung zeigte, hob diese beide Augenbrauen an. Möchten Sie diese Jacke tatsächlich reinigen lassen? Warum nicht? Sie ist noch einwandfrei. Nicht weit von hier ist ein Brockenhaus. Da finden Sie für 10 Franken eine bessere Jacke. Ich mag diese Jacke. Sie werden auch die neue Jacke mögen. Es hat keinen Sinn, bei Kleidern sentimental zu sein. Ich möchte ein Zeichen setzen gegen die Wegwerfgesellschaft. Meinetwegen. Sie können sie übermorgen abholen. Mir wurde diese Wäscherei von einem netten Herrn empfohlen. Ich glaube, er ist Polizist. Ich frage nicht nach dem Beruf meiner Kunden. Er ist um die 30, groß und muskulös und er trägt einen Millimeter Haarschnitt. Herr Gruber? Er ist kein Polizist. Er bringt seine ganze Wäsche hierher. Ich habe ihm gesagt, dass es nichts bringt, Hosen und Unterwäsche chemisch reinigen zu lassen. Aber er will es so. Wohnt Herr Gruber hier in der Nähe? Sie sollten ein Zeichen setzen gegen die Vielfragengesellschaft. Genügt es, wenn ich übermorgen einfach vorbeikomme? Ich benötige Ihren Namen, die Adresse und eine Telefonnummer. Sie zog erneut ihre Augenbrauen nach oben, als ich bei der Adresse zögerte. Aus dem Stegreif Adresse und Telefonnummer zu erfinden, ist gar nicht so einfach. Die bedauernswerte Jacke würde ich nie wiedersehen. Als ich die Häuser in der Umgebung abklapperte, entdeckte ich den Namen Gruber auf einem Türschild. Wenig später stand ich einer jungen Frau gegenüber. Wo sind die Flaschen? Was für Flaschen? 48 Flaschen Mineralwasser. Die sind unten. Ich wollte mich nur vergewissern, dass jemand zu Hause ist. Das habe ich Ihnen doch auf der App mitgeteilt. Vielleicht kann Ihr Mann mir beim Ausladen helfen. Ich bin nicht verheiratet. Auf der App steht aber Herr Gruber. Ja, weil das die Wohnung meines Bruders ist. Ich benötige seine Unterschrift. Das ist Unsinn. Wir mussten noch nie unterschreiben. Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen angepasst. Deshalb benötige ich auch Ihren Namen. Was hat die Lieferung von Mineralwasser mit Datenschutz zu tun? Alles hat mit Daten und Datenschutz zu tun. Ich habe keine Zeit für so etwas. Stellen Sie die Flaschen neben den Lift. Ich hätte auch noch ein Gratismuster eines Haargels für Millimeterfrisuren. Kein Interesse. Ich dachte eigentlich an Ihren Bruder. Der schmiert sich nichts in die Haare. War's das? Ich habe zu tun. Sie zog die Tür zu, ohne meine Antwort abzuwarten. Ich war mir nicht sicher, ob ich den richtigen Herrn Gruber gefunden hatte. Von meinem Klienten erhielt ich eine Textmitteilung mit einer Adresse und der Aufforderung, umgehend vorbeizukommen. Mein Vater ist überfallen und ausgeraubt worden. Wie geht es ihm? Schlecht. Man hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Was ist mit dem Geld? Ist es weg? Die 50.000 sind bei mir. Aber ich weiß nicht, ob er noch mehr in der Wohnung hatte. Sie wollten nicht, dass ich mit Ihrem Vater rede. Ich hatte meine Gründe. Sein Gesundheitszustand. Und was noch? Das Geld. Es ist nicht versteuert. Ihr Vater bunkerte Schwarzgeld in der Wohnung. Er hat es mir lange verschwiegen. Das Geld stammt aus einem Casino-Gewinn. Nicht von hier. Er spielte nur im Ausland. Wer außer Ihnen wusste noch von dem Geld? Mein Vater hatte nach einem Sturz vor einem Jahr während 3 Monaten eine Haushaltshilfe. Er hat sie mit dem Geld bezahlt. Die Haushaltshilfe hat auch schwarz gearbeitet. Schwarz oder nicht schwarz, das ist doch heute alles eine Grauzone. Im Internet florieren diese Tauschgeschäfte. Ich helfe dir, die Wohnung zu streichen, du hilfst mir, den Garten zu pflegen. Ist das auch Schwarzarbeit? Ihr Vater hat der Haushaltshilfe die Wohnung gestrichen. Nein, das war nur ein Beispiel. Sind sich die beiden vielleicht näher gekommen? Das glaube ich nicht. Mein Vater hat eine Freundin, aber sie sehen sich nur am Wochenende. Sie lebt in Österreich. Und diese Freundin weiß auch von dem Geld? Möglich, ja. Haben Sie sie benachrichtigt? Ja, aber sie kann nicht weg von der Arbeit. Es gibt übrigens einen Zeugen. Er hat auch die Polizei alarmiert. Wer ist der Mann? Ein Nachbar. Ich kenne ihn nur vom Sehen. Er ist ein wenig seltsam. Mit seltsamen Nachbarn kenne ich mich aus. Wie heißt der Mann? Walter Nauer. Kennt ihr Ihren Vater gut? Sie glauben doch nicht, dass er einer der Gauner ist. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Mein Vater hat kaum Kontakt mit den Nachbarn. Nein, sie kennen sich nicht gut. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Wenn mein Vater dies alles übersteht, wäre das ein kleines Wunder. Das kleine Wunder blieb aus. Der Vater meines Klienten starb eine Stunde später an einem Herzversagen. Aus dem Raubüberfall war damit ein Raubmord geworden. Und das bedeutete, dass sich nach den falschen Polizisten auch die richtigen für den Fall interessierten. Herr Nauer war ein übergewichtiger Mann um die 50. Die langen, fettigen Haare und sein unsteter Blick ließen nichts Gutes erahnen. Doch als ich ihm in seiner Küche gegenüber saß, entspannte er sich. Ich bin mir so viel Aufregung nicht gewohnt. Zuerst die Polizei und jetzt auch noch Sie. Aber Privatdetektiv klingt interessant. Ich habe jahrelang für eine Versicherung gearbeitet und da hatten wir auch Detektive. Ja. Aber sind Sie ein echter Detektiv? Ja, ja, ja. Die anderen sind auch echt. Sie kümmern sich einfach um einfachere Fälle. Da täuschen Sie sich aber. Es gibt sehr komplexe Versicherungsfälle, besonders wenn es gebrannt hat. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Hier hat es aber nicht gebrannt. Herr Berner ist überfallen worden und er verstarb an den Folgen des Überfalls. Na, ich habe es vor einer Stunde erfahren. Ich bin erschüttert. Wie gut haben Sie ihn gekannt? Nicht sehr gut. Er war ein ruhiger Mann, deshalb ging ich auch nachschauen. Dieser Lärm war ungewöhnlich. Ich hörte auch einen Schrei. War es ein Täter oder mehrere? Ich habe nur einen gesehen. Können Sie den Mann beschreiben? Ein Schrank von einem Mann, aber ich habe ihn nur von hinten gesehen. Kurze oder lange Haare? Kurze, sehr kurz. Haben Sie schon einmal vom unbekannten Vitamin gehört? Ja, wie sollte ich, wenn es unbekannt ist? Ein Wissenschaftler in Indien hat es entdeckt. Mhm. Eigentlich ist es kein Vitamin und es kommt nur in einer bestimmten Pflanze in größerer Menge vor. Wenn man es regelmäßig einnimmt, lernt man viel schneller und man vergisst viel weniger. Ja, ich bin ganz froh, dass ich vieles wieder vergesse. In meinem Beruf gibt es nur wenige erfreuliche Dinge, die man gerne speichert. Sie können sich weiterbilden oder eine neue Sprache lernen. Das geht mit den Tabletten hervorragend. Danke, danke. Eine Monatsdosis kostet nur 6.000 Franken. Ich vertreibe die exklusiv in der Schweiz. Danke, danke, aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Beruf. Diese Tabletten können Ihr Leben verändern. Denken Sie darüber nach. Es war höchste Zeit zu gehen. Und es war höchste Zeit, dass ich mich mit Herrn Gruber unterhielt, dem Mann mit den starken Muskeln und den kurzen Haaren. Doch auch diesmal traf ich nur auf seine Schwester. Sie schon wieder? Ich habe nichts bestellt. Wir führen eine Kundenbefragung durch. Ich habe Sie doch schon auf der App bewertet. Uns fehlt noch die Bewertung Ihres Bruders. Er ist nicht da. Ich kann zu ihm gehen. Für eine idiotische Bewertung? Ihr Bruder befindet sich in Schwierigkeiten. Was soll das? Was wissen Sie über ihn? Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Philipp Meloni und ich bin Privatdetektiv. Ach, das noch. Lassen Sie mich in die Wohnung, dann kriegen die Nachbarn nichts mit. Ich lasse Sie nicht in die Wohnung. Was wissen Sie über meinen Bruder? Er gibt sich als Polizist aus. Das ist nichts Neues. Das hat er schon immer getan. Ihr Bruder hat sich schon immer als Polizist ausgegeben. Polizist war sein Traumberuf. Aber die wollten ihn nicht. Wegen zwei läppischen Vorstrafen. Und seither spielt er den Polizisten. Was hat er gemacht? Ein älterer Mann wurde überfallen und seine Wohnung ausgeraubt. So etwas würde er nie tun. Ramon ist ein guter Polizist. Aber ein falscher. Er hat immer nur Parksünder gebüßt und Leute, die bei Rot über den Fußgängerstreifen gingen. Er verteilt Bußen. Er kassiert sie ein. Wenn die Leute in bar bezahlen, gibt er ihnen 50% Rabatt. Es gibt Leute, die das tatsächlich bezahlen. Er sucht sich die Opfer gezielt aus. Touristen zum Beispiel. Ist das seine Haupteinnahmequelle? Nein, am meisten verdient er mit Pokern. Legal oder illegal? Er spielt an Turnieren. Er ist richtig gut. Ich muss mit ihm reden. Das geht nicht. Er bereitet sich auf ein großes Turnier vor. Da braucht er Ruhe. Wo finde ich ihn? Er hat sich in ein Zimmer eingeschlossen. Schon seit Tagen. Seit wie vielen Tagen? Jetzt sind es 5. Ich stelle Getränke und Essen vor das Zimmer. Aber ich darf weder klopfen noch mit ihm sprechen. Ihr Bruder hat einen Dachschaden. Er hat letztes Jahr 60.000 Franken am Pokerturnieren gewonnen. Oh. Solch einen Dachschaden hätte ich auch gerne. Ich muss trotzdem mit ihm sprechen. Also gut. Ich werde ihm einen Zettel unter der Tür durchschieben. Wenn er nicht antwortet oder die Tür nicht öffnet, gehen Sie. Es dauerte nicht lange, bis er die Tür öffnete, was seine Schwester so erschreckte, dass sie am ganzen Körper zitterte. Ramon Gruber sah abenteuerlich aus. Er trug einen 5-Tage-Bart und er roch säuerlich. Er zeigte in die Küche. Ich setzte mich und er öffnete den Kühlschrank und trank einen halben Liter Milch. Die Leute glauben, dass gute Pokerspieler ihre Emotionen unterdrücken können. An den Turnieren siehst du diese Typen, die Kapuzenjacken tragen und Sonnenbrillen. Beim Poker geht es aber nicht darum, etwas zu verheimlichen. Es geht darum, etwas zu verkaufen. Sie haben als Polizist für Pokerturniere geübt. Ein falscher Polizist muss überzeugend sein. Er muss Autorität ausstrahlen. Wenn mir das jemand abnimmt, habe ich gewonnen. Wenn mir bei Pokern jemand abnimmt, was ich verkaufen möchte, dann habe ich gewonnen. Ihre Schwester sagte mir, dass Sie nur Touristen ausnehmen. Sie soll das ruhig glauben. Das Geld ist zweitrangig. Es geht nur darum, dass Sie bezahlen. Oder Ihnen Ihr Geld anvertrauen, so wie Herr Berner. Ach, das war doch nur ein Spiel, eine kleine Wette mit einer Freundin. Herr Berner ist tot. Das tut mir leid. War er krank? Er wurde überfallen. Was? Wann? Wie? Woher wussten Sie, dass er Schwarzgeld in seiner Wohnung versteckte? Ich wusste überhaupt nichts. Wie gesagt, es war ein Spiel. Wer war die Freundin, mit der Sie gewettet haben? Sie nennt sich Dark Shadow. Ich habe sie im Internet kennengelernt. Sie pokert auch, ist aber nicht sehr erfolgreich. Ich wollte ihr zeigen, wie man richtig pokert, wenn man nichts in der Hand hat und alles gewinnt. Bei Herrn Berner. Ich gebe es zu, es war ein absoluter Glückstreffer, aber auch das ist Teil des Spiels. Nur wer wagt, gewinnt. Sie hatten keine Ahnung von dem Schwarzgeld. Ich weiß von meinem Vater, dass ältere Menschen Geld zu Hause verstecken. Für den Notfall und so. Ich denke, das tun ja alle. Aber meistens sind es 1 oder 2.000. Berner war ein Glücksfall. 50.000 Franken sind auch für einen professionellen Pokerspieler eine Menge Geld. Parkbußen sind lustig, aber einen alten Mann zu berauben ist nicht lustig. Denkt Ihre Freundin auch so? Sie ist nicht meine Freundin. Leider. Ich würde nicht Nein sagen, aber sie steht auf total schräge Typen. Was wissen Sie über die Frau? Sie ist schon Anfang 40, war 2-mal verheiratet und mit Pokern begann sie erst vor 3 Jahren. Sie hat Talent, ja, aber sie wird nie davon leben können. Da kämen 50.000 Franken sehr gelegen. Das würde sie nie tun. Das Geld nehmen schon, aber jemanden überfallen. Nein. Vielleicht hatte sie einen Komplizen, kräftig und mit kurzen Haaren. Ja, sie steht auf solche Typen. Ja, deshalb habe ich mir Chancen ausgerechnet. Aber ich bin ihr zu jung und zu wenig schräg, schade. Ja, und jetzt muss ich zurück in mein Zimmer. Poker verlangt dir alles ab. Nur mit deinem wachen Geist und deinem wachen Körper kannst du gewinnen. Ab morgen beginnt das Krafttraining. Er zeigte mir seine Bizeps und verschwand in seinem Zimmer. Seine Schwester schaute mich fragend an. Ich lächelte und verabschiedete mich. Mein Klient schüttelte den Kopf, als ich ihm von Gruber erzählte. Ein Pokerspieler? Hat er für die Tatzeit ein Alibi? Ich denke schon. Seine Schwester kümmert sich um ihn. Er hat sein Zimmer vermutlich nur verlassen, um aufs Klo zu gehen. Dann ist diese Frau die Hauptverdächtige. Herr Nauer hat einen Mann gesehen. Ein Komplize? Einer, der für die Frau alles tut? Er ist ihr verfallen. Das kommt noch in Filmen vor, dass Männer einer Frau verfallen. Ich werde die Frau finden. Und wenn ich die Frau gefunden habe, finde ich auch ihren Komplizen. Sehr gut. Die Polizei tappt noch immer im Dunkeln. Das macht sie schon, seit ich als Privatdetektiv arbeite. Dieser Gruber. Glauben Sie, dass er so gut ist, dass er mit echten Polizisten zusammenarbeiten könnte, ohne dass diese etwas bemerken? Dazu muss man nicht besonders gut sein. Ich finde das faszinierend. Ich bin immer nur ich. Aber es gibt Menschen, die sind ständig jemand anders. Man nennt diese Menschen Schauspieler. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man auf der Bühne spielt oder im Leben. Ich war mir nicht sicher, ob es für Leute wie Gruber oder seine geheimnisvolle Bekannte tatsächlich einen Unterschied gab. Sie spielten, um Geld zu verdienen und um andere zu beeindrucken. Es war höchste Zeit, die Karten neu zu mischen. Am nächsten Morgen erhielt ich überraschend Besuch. Herr Gruber sah frisch geduscht und rasiert einige Jahre jünger aus. Seine Schwester hingegen wirkte sehr, sehr müde. Jemand versucht, mich zu erpressen. Komm, du weißt genau, wer dahinter steckt. Aber so kenne ich sie nicht. Sie reden über die geheimnisvolle Pokerspielerin. Jemand zwingt sie dazu. Du kannst Menschen am Pokertisch gut einschätzen, Ramon. Aber wenn es um Gefühle geht, bist du ein absoluter Anfänger. Das stimmt nicht. Ich kann richtige von falschen Gefühlen unterscheiden. Das ist wie beim Pokern. Beim Pokern bist du nicht in deine Gegner verliebt. Ich bin nicht verliebt. Klar bist du das. Was weißt du denn schon? Sie war ein Jahr verheiratet und hat erst nach einem Jahr geschnallt, dass es nicht der Richtige war. Das ist ganz etwas anderes. Ist es nicht? Vielleicht können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Jemand erpresst sie. Hat sie diese Person angerufen? Ja, Katja hat angerufen. Du kennst ihren Namen? Ich weiß nicht, ob es ihr richtiger Name ist. Sie nennt sich Dark Shadow im Netz. Mir hat sie sich als Katja vorgestellt. Der Name ist so normal, dass ich glaube, er ist der Richtige. Dann müssen wir in der Stadt nach einer Katja suchen, die gerne Poker spielt. Und Männer erpresst. Wie viel will sie von Ihnen? 50.000. Die Summe kommt mir bekannt vor. Es ist die Summe, die ihr beinahe diesem Herrn Berner gestohlen hättet. Mir ging es nie darum, ihn zu bestehlen. Ich wollte Katja nur zeigen, was alles möglich ist, wenn man richtig vorgeht. Sie scheint einiges gelernt zu haben. Ach was, mich zu erpressen ist ein völliger Blödsinn. Sie hängt doch genauso mit drin. Ich werde mit ihr reden. Wir sollten zur Polizei gehen. Spinnst du? Dann bin ich auch dran. Sie weiß, dass ich mich als Polizist ausgebe. Ich habe keine Adresse, aber ich weiß, dass sie fast täglich in einem Gym in der Innenstadt anzutreffen ist. Meistens kurz vor dem Mittag. Ich notierte mir die Adresse und anhand der Beschreibung war es leicht, die Frau zu erkennen. Sie erschien kurz vor 11. Ich passte sie vor dem Eingang ab. Zuerst sah es so aus, als wollte sie auf mich losgehen, doch dann schien sie es sich anders zu überlegen. Hat Ramon sie geschickt? Es ist keine gute Idee, ihn zu erpressen. Ich habe nur ein wenig gepokert. Er ist besser. Kann schon sein. Aber dass er sie schickt, zeigt doch, dass er mich ernst nimmt. Er ist in sie verknallt. Was? Er steht auf sie. Ich bin zu alt für ihn. Das scheint ihn nicht zu kümmern. Pokern Sie jetzt auch? Das ist unfair. Reden Sie mit ihm. Ich benötige das Geld. Ich habe Schulden. Wie viel haben Sie in Berners Wohnung gefunden? Was? Ich war nicht in seiner Wohnung. Sie haben ihn zusammen mit einem Komplizen überfallen. Das habe ich nicht. Und ich habe keinen Komplizen. Höchstens Ramon. Hat er gesagt, dass er mich liebt? Nicht direkt, aber es ist ziemlich eindeutig. Glauben Sie, dass er mir verzeiht? Liebe verzeiht fast alles. Ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Ramon ist der einzige Mensch, den ich kenne, der viel Geld verdient. Sie hätten ihn um ein Darlehen bitten können. Na klar, und dann schulde ich ihm das Geld. Ich hasse es, jemand Geld zu schulden. Ich will das nicht mehr. Gehen Sie zu ihm und reden Sie mit ihm. Ich habe noch zu tun. Sie machen keine Anzeige bei der Polizei? Wenn Sie mit Ramon klarkommen, ist der Fall für mich erledigt. Ich werde Sie jetzt nicht umarmen. Ist nicht nötig. Was genau hat er gesagt? Dass er mich mag? Dass er auf mich steht? Mich will? Begleiten Sie mich? Mit jeder Frage wurde sie ein wenig aufgeregter. Da ich keine Lust auf zwei Turteltauben hatte, ließ ich sie alleine zurück. Stattdessen fuhr ich zu dem Haus, in dem der Vater meines Klienten gelebt hatte. Es dauerte gut eine Minute, bis mir Herr Nauer öffnete. Haben Sie sich es anders überlegt? Wegen der seltsamen Vitamine. Genau, ich gebe Ihnen 30% Rabatt. Das Geschäft scheint miserabel zu laufen. Ich bin noch in der Aufbauphase, mir fehlt ein Kundenstamm und ich muss Werbung schalten. Das geht natürlich nur, wenn man über ein Werbebudget verfügt. So ist es, man muss zuerst investieren. Wie viel Geld haben Sie in Herrn Berners Wohnung gefunden? Wie meinen Sie das? Sie wissen genau, wie ich das meine. Sie waren in Berners Wohnung. Es gibt Zeugen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei Sie verhaftet. Aber es war alles ganz, ganz anders. Genau das meine ich. Es gab keinen Überfall. Dieser falsche Polizist ist an allem schuld. Er war zuerst bei mir. Ich habe nur gelacht und gesagt, dass er es bei Berner versuchen soll. War der falsche Polizist alleine? Nein, nein, eine Frau war bei ihm, voll mit Tattoos. Aber das ist heute ja normal. Die hat aber geschwiegen. Nur der Typ hat mit Berner geredet. Haben Sie gelauscht, als die beiden bei Berner klingelten? Ja. Sie haben mitbekommen, dass Berner in seiner Wohnung Schwarzgeld hortete. Da, es ist alles irgendwie dumm gelaufen. Sie gingen zu ihm. Was ist dann passiert? Berner machte seit Jahren einen geschwächten Eindruck. Er hat mir mal so nebenbei im Treppenhaus gesagt, dass er oft einschlafe. Als ich bei ihm war, sah er müde aus. Ich sagte, dass ich die Fenster öffne, denn es war stickig in der Wohnung. Als ich mich umdrehte, saß er zusammengesackt da und regte sich nicht. Und anstatt sofort die Sanität zu benachrichtigen, durchsuchten Sie die Wohnung. Ich habe die Notfallnummer angerufen. Dann aber habe ich mich ein wenig umgeschaut. Und wie viel Geld haben Sie gefunden? Nicht viel. Wie viel ist nicht viel? 8000 Franken? Das ist eine nette Summe. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Ich kann nichts dafür. Sie sollten jetzt die Polizei anrufen. Aber weshalb? Ich habe nichts getan. Ich blieb so lange, bis er anrief. Ich war überrascht, dass die kleine Notlüge mit den Zeugen noch immer so gut funktionierte. Aber vielleicht sah er auch einfach ein, dass er früher oder später so oder so überführt worden wäre. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten falsche Polizisten.